يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Hier wird ein Kriterium für Freundschaft gegeben. Der Munafiq, der Heuchler, ist eher lügnerisch, er ist nicht wahrhaftig, sein Herz und seine Zunge sind im Gegensatz zueinander und er hat kein Interesse an Angelegenheiten der Religion. Ja, hier wird also ein Prinzip für den Gläubigen, ihnen ein Lebensprinzip mit auf den Weg gegeben, dass erstmal fürchtet ihr Allah, selber gottesfürchtig sein. Und dann seid mit denen, die wahrhaftig sind. Denn Freundschaft wird dort geschlossen, wo die Gemüter gleich oder ähnlich sind, wo die Interessen gleich sind. Deswegen sagt man, man erkennt dich an deiner Gesellschaft. Deswegen Wahrhaftigkeit, selbst wenn sie gegen einen selber geht. Selbst wenn jemand dir sagt, du hast diesen und diesen Fehler zugeben. Dafür braucht man großen Mut, dafür braucht man große Aufrichtigkeit und Standhaftigkeit. Ja, und das soll durch die Gesellschaft auch gefördert werden, die enge Gesellschaft. Und warum nochmal soll man die Munafiqin, die Heuchler, nicht zu engen Freunden nehmen, mit denen man immer sitzt und ständig sitzt? Es sei denn natürlich, das kommt aber an einer anderen Stelle im Koran noch, es sei denn natürlich, man hat, das sind Verwandte und das ist nicht zu vermeiden, dass man mit denen ist, das sind Leute, die Rechte auf dich haben. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Hier geht es um die freie Wahl der Gesellschaft, wo man die Interessen sucht. Ja, das, was wir freiwillig suchen, nach Interessen und nach Vorlieben, was wir da aussuchen. Ja, und man soll diese nicht zu Freunden nehmen, weil sie den Din, ja, die Religion, ungern, schwerfällig, faul und lieblos verrichten. Ja, und wenn ihr nah mit ihnen seid, dann werdet auch ihr vielleicht demotiviert werden. Ja, das ist wie mit diesen Clubs, Ruderclub, Kanu-Club und keine Ahnung, was für alle Clubs da gibt. Die werden nach Interessen gegründet. Jetzt sagt mal, ihr habt ein bestimmtes Interesse und landet aber im falschen Club. Ja, und alle um euch herum haben ganz andere Interessen. Dann wie lange werdet ihr euer Interesse überhaupt noch ausleben oder durchsetzen können? Ja, da verliert man selber vielleicht auch die Motivation und das ist einfach eine Gefahr. Und darüber hinaus, Lüge und Unwahrhaftigkeit und dieses Hin und Her wanken, also der Gegensatz von Standhaftigkeit, sind alles Werte, die standhaften Leuten, wahrhaftigen Leuten, prinzipientreuen Leuten, die können uns einfach nicht gefallen, wenn wir denn wirklich gläubig sind und all diese Werte und Tugenden ausleben. Es steht den Bewohnern von Al-Medina und den Wüstenarabern in ihrer Umgebung nicht zu, hinter dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, zurückzubleiben und sich selbst und ihr Leben ihm vorzuziehen. Dies ist, weil sie weder Durst, noch Mühsal, noch Hunger auf Allahs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen lässt, noch einen Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffene Tat aufgeschrieben würde. Gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Ja, also wenn das Ziel gut ist und die Art und Weise gut ist, mit der man etwas verrichtet, dann ist auf diesem hohen Ideal, das man verfolgt, ist jeder Schritt wertvoll und Allah belohnt ihn. Und auch diese Tatsache, dass es uns nicht zusteht, hinter dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seiner Aufgabe und das, was er verbreiten wollte, diese Werte, für die er stand, dass wir dahinter nicht zurückbleiben. Denn keinem Gläubigen oder keiner ist gläubig, bis der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm lieber ist als die Eltern und die Kinder und die Menschen allesamt, wie es im Hadith heißt. Auch geben sie keine Spende aus, ob klein oder groß, noch durchqueren sie ein Tal, ohne dass es ihnen als gute Tat aufgeschrieben würde, damit Allah ihnen das Beste vergelte von dem, was sie getan haben. Hier deswegen bei keiner Schwierigkeit, bei keinem Opfer verzagen, denn alles wird gesehen, alles wird aufgezeichnet und letztlich wird nichts davon verloren gehen. Es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken. Wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken würde, um mehr von der Religion zu erlernen und um ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren, auf das sie sich vorsehen mögen. Jetzt haben wir in der ganzen Sura At-Tauba immer wieder über den Dschihad und das Ausziehen auf Allahs Weg gelesen und deren verschiedene Einstellungen und Umstände und wann, was und wie gemacht werden soll. Jetzt lesen wir hier, dass nein, und wir haben immer wieder gelesen, dass man soll nicht zurückbleiben. Und nun lesen wir aber, nein, es ist nicht nötig, dass alle ausziehen. Ja, das heißt, dass in manchen müssen sich auch im Bereich der Wissensverbreitung bemühen. Und auch das benötigt große Mühe, großen Juhud, Und auch das ist also Dschihad. Es muss also Leute geben, die für die Lehre der Menschen vorausgehen, opfern, sich dafür einsetzen. Jemand muss es geben, der sich dafür spezialisiert. Wie es zur Zeit des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, auch die Ashabu Suffa gab, die Leute, die nur in der Moschee lebten, sehr ärmlich waren, auch am Anfang, vor allem in der Anfangszeit, und die Leute spendeten, damit sie durchkommen könnten. Und das waren Leute, die beim Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, immer bei ihm saßen und lernten und lernten und lernten und später unter ihnen dann die größten Gelehrten nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie Abu Huraira, radiallahu an, zum Beispiel, dann für die Umma da waren, weil sie sich eine Zeit ihres Lebens geopfert hatten, bemüht hatten und wirklich mehr für diese Lehre getan hatten, als vielleicht dann andere. Ja, das heißt also, was wird in dieser Aya gesagt? Es muss einige Menschen geben, die vorausgehen, opfern, sich einsetzen, sich spezialisieren, was die Wissensverbreitung angeht. Die Wissensverbreitung, und zwar in religiösen Sinne. Es soll eine Möglichkeit geben, wo die Leute aus verschiedenen Gegenden kommen. Ja, jede Gegend schickt einen Teil aus der Bevölkerung, ein paar Leute, zu diesem Ort. Und diese Menschen lernen dort, wie die Religion zu verrichten ist, was die Lehre der Religion ist. Sie lernen, sie bemühen sich, spezialisieren sich und kehren dann zurück zu ihren Leuten und verbreiten das, was sie gelernt haben. Und so entsteht ein Netzwerk von religiöser Alphabetisierung, von Belehrung. Und natürlich konnten damals nicht alle Stämme komplett zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kommen. Wie war das nach der Eroberung von Mekka und nach der Sulh Hudaybiyah auch? Dann kamen Delegationen von überall her, auch von der arabischen Halbinsel, Delegationen, Abgesandte, ein paar Leute aus ihrem Volk, die dann beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam saßen, die Religion lernten, manche saßen einen Monat, manche zwei Monate, manche vielleicht sogar weniger, manche ein bisschen mehr, und gingen zurück zu ihrem Volk und brachten dort die Religion bei. Ja, natürlich war es nicht möglich und natürlich ist auch heute nicht möglich, dass alle Menschen nach Al-Medina gehen, sondern es muss Menschen geben, die vorausgeschickt werden und fähig sind, ihre Religion zu lernen und es anderen dann auch beizubringen. Und das ist eine große Verantwortung für jede Gesellschaft und somit auch für die islamische Gesellschaft. O, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind, von den Ungläubigen. Sie sollen in euch Härte vorfinden. Und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Hier ist ein wichtiges Prinzip auch, dieses, dass man die nahen Angelegenheiten, hier ist im Sinne von Kampfhandlung, weil das in einem Umstand offenbart wurde, wo der Kampf gerade angesagt war. Ja, aber in anderen Umständen, wo gerade keine Kampfhandlungen stattfinden, trotzdem die Nähe erstmal zu sich darum zu kümmern, im Guten, im das Schlechte zu bereinigen, das Gute zu fördern, das Gute zu verbreiten, je nachdem, in welchem Umstand man gerade lebt, und sich dann erst um die fernen Probleme zu kümmern. Ja, weil wenn man sich erstmal um die fernen Probleme kümmert und um dich herum aber zum Beispiel deine eigene Familie völlig ahnungslos ist und keine Informationen hat, zum Beispiel über die Religion oder was du denkst oder was du da gelernt hast, dann wirst du in der unmittelbaren Familie keine Unterstützung haben und auf Unverständnis und somit auch vielleicht auf Feindschaft stoßen, und du kümmerst dich um Probleme, die kilometerweit weg sind. Ja, das ist einfach nicht die Reihenfolge, die uns im Islam auch gelehrt wird. Natürlich ist es gut auch, sich um viele Dinge auf einmal zu kümmern, wenn man das schafft, aber trotzdem gibt es auch eine Prioritäten, eine Reihenfolge, erstmal die Nähe, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat auch als erstes angefangen, mit seiner Familie zum Islam einzuladen und dann den Kreis Schritt für Schritt erweitert. Ja, und jetzt, wenn wir es aber militärisch nochmal betrachten, weil es hier im militärischen Sinne ausgedrückt wird, kämpft gegen diejenigen, dann sehen wir, das machen auch heute noch alle Länder dieser Welt, dass wenn sie unmittelbar an ihrer eigenen Grenze einen Feind haben, dass sie sich vor allem erstmal um den kümmern und dann, wenn sie so viel Macht überhaupt haben, sich um andere Angelegenheiten, andere Feinde, andere Bedrohungen kümmern, die vielleicht viel weiter entfernt sind. Ja, das gehört einfach zur Logik und zum Selbstschutz eines jeden Menschen und so wird es uns auch gelehrt. Wenn eine Sura als Offenbarung herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen manche, die sagen, wem von euch hat diese Sura seinen Glauben vermehrt? Was nun diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt und sie freuen sich über die frohe Botschaft. Wenn damals eine Sura offenbart worden war, dann ließ der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Menschen versammeln in der Moschee und sie kamen und hörten sich an, welche Sura und was offenbart worden war. Die Munafiqin, wenn alle kamen, kamen dann auch sie. Und wenn sie dann rausgingen aber Dann machten sie sich lustig und führten solche Reden wie: Und, hast du gehört, hat es dir genutzt? Nee, mir hat es nichts genutzt. Und sie hatten ja kein Interesse. Und deswegen nutzte es ihnen auch nicht. Sie hatten keine Ernsthaftigkeit und behandelten es als wie etwas, worum man sich lustig macht. Ja, und deswegen heißt es hier, dass schaut mal, wie sie mit so einer Sache umgehen, wenn etwas offenbart wird. Die Gläubigen sind doch die, deren Glauben vermehrt wird und sie freuen sich über die frohe Botschaft. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Krankheit ist, so fügt sie ihrem Gräuel noch weiteren Gräuel hinzu und sie sterben als Ungläubige. Das war ja dieselbe Offenbarung, die auf die mit gesunden Herzen und die mit kranken Herzen herabkam. Und wir sehen aber, dass manchmal auch dieselbe Medizin bei verschiedenen Menschen verschieden wirkt. Der eine wird gesund und stärker und der andere, dem wird vielleicht übel oder wird noch kränker. Ja, wie zum Beispiel jemand wirklich schon sehr krank ist, dann nützt ihm noch nicht mal gesunde Nahrung. Er kann sie nicht zu sich nehmen. Sein Körper stößt sie ab. Ja, deswegen, wenn so etwas ist, wenn man von Allah oder seinem Wort etwas hört und man so ein Gefühl hat, ja, dass es einem nichts nützt oder dass es den Glauben nicht vermehrt oder man fühlt einen Mangel an Interesse daran, dann sollte man sofort alarmiert sein. Ja, das ist ein Zeichen von Krankheit und die Heilung muss her. Sehen Sie denn nicht, dass Sie in jedem Jahr einmal oder zweimal einer Prüfung unterzogen werden? Aber hierauf bereuen Sie nicht und Sie bedenken nicht. Ja, jeder Mensch wird geprüft, das ist nichts Neues. Ja, am Besitz, an Menschenleben, an Ernte, an Umständen, an Trauer, an Unglücken. Jeder Mensch wird geprüft, einmal oder zweimal. Ja, das passiert jedem von uns. Manche nähern sich aber dadurch an Allah und manche entfernen sich noch weiter von Allah. Das ist der Unterschied. Wenn eine Sura als Offenbarung herabgesandt wird, schauen Sie einander an. Sieht euch irgendjemand? Hierauf wenden Sie sich ab. Allah hat ihre Herzen abgewendet, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig, um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Ja, hier sind also die Eigenschaften einer guten Führungspersönlichkeit. Wie ist er mit den Folgern? Wie ist er mit seinen Untergebenen, wenn ihr so möchtet? Ja, er will Gutes für sie. Er will nicht ihren Misserfolg, er will ihren Erfolg. Er ist eifrig für ihr Wohlergehen. Ja, sie sollen vorausschreiten, sie sollen Höhen erreichen. Ja, sie sollen nicht, ihr Unheil tut ihm weh. Ja, so als eine liebevolle Beziehung. Wie viel Gutes wollen Mütter für ihre Kinder? Ja, und sind Kinder immer nett und einfach? Nein. Wie viel Probleme, wie viel Arbeit, wie viel, manchmal sogar Trauer, bringen sie manchmal auch einem. Ja, trotzdem will man immer Gutes für sie und man schließt niemals die Tür für diese Kinder, immer in der Hoffnung, dass sie vielleicht auch noch Gutes zum Guten zurückkommen werden. Ja, und das sind die Eigenschaften also hier unseres Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, nicht, dass wir auch jetzt über die Munafiqin so viel gelesen haben und wir, die wir mit unseren eher engen Herzen sowieso schon eher zu Abscheu und zu Hass leider manchmal neigen, dass wir dann uns quasi bestätigt fühlen, das siehst du, man soll die auch hassen und man soll. Nein, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat bis zuletzt mit denen auch, die ihn verleugneten und mit denen, die solche Späße und solche Unernsthaftigkeiten an den Tag legten, hat er bis zuletzt mit der Hoffnung auf ihr Wohlergehen sie immer weiter ermahnt, gewarnt, erzogen, belehrt und wenn es nicht anders ging, sie so gelassen. Sie so gelassen, was man nicht ändern kann, dann ignoriert man das. Wie wir schon öfters jetzt im Koran auch gelesen haben. Und das alles, man sollte wissen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit einer Aya umgegangen ist, damit wir sie auch richtig umsetzen können. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag, mein Genüge ist Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn verlasse ich mich und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. In einem Hadith heißt es, dass Allah wird dem, der dies morgens und abends 7-mal zitiert, Allah wird ihm gewähren, was immer er sich wünscht von dieser und der nächsten Welt. Das wird von Ibn As-Sunni, Abu Dawud, überliefert und wird als Sahih eingestuft. Ja, also ein sehr schönes Gedenken an Allah für den Morgen und am Abend. Nochmal, Hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war also so. Alle seine Verantwortungen hatte er erfüllt, eifrig bedacht für den Erfolg der Gläubigen, und trotzdem waren die Munafiqin, wie wir jetzt schon oft gelesen haben, nie zufrieden, haben sich immer trotzdem schlecht verhalten. Was soll man jetzt damit also tun? Was soll man also dazu noch fühlen? Wie soll man darauf reagieren? Was lehrt Allah hier dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Das okay, Allah genügt uns. Ihr wollt nicht? Wir brauchen euch nicht. Ja, wir müssen euch nicht verändern. Wir müssen nicht alles tun, dass ihr genauso seid, wie wir wollen. Ja, wir haben euch die Botschaft überbracht. Und was ihr damit tut, ist eure Sache. Unser Genüge ist Allah. Und die Sache Allahs wird nicht ruhen, weil ihr gegenüber nicht aufrichtig seid. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn verlasse ich mich. Und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Ja, damit kommen wir zum Ende von Surah At-Tauba. Und gehen somit zu Surah Yunus. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alif lam ra. Dies sind die Zeichen des weisen Buches. Ist es denn für die Menschen verwunderlich, dass wir einen Mann von ihnen als Offenbarung eingegeben haben? Warne die Menschen und verkünde denen, die glauben, die frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen wahrhaftigen Stand haben. Die Ungläubigen sagen, das ist wahrlich ein deutlicher Zauberer. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er regelt die Angelegenheit, es gibt keinen Fürsprecher außer nach seiner Erlaubnis. Dies ist doch Allah, euer Herr, so dient ihm, bedenkt ihr denn nicht? Zu ihm wird eure aller Rückkehr sein. Das ist Allahs Versprechen in Wahrheit. Er macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf, um es denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gerechtigkeit zu vergelten. Für diejenigen, die ungläubig sind, wird es ein Getränk aus heißem Wasser und schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie ungläubig gewesen sind. Er ist es, der die Sonne zu einer Leuchte und den Mond zu einem Licht gemacht und ihm Himmelspunkte zugemessen hat, damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaffen. Er legt die Zeichen ausführlich dafür Leute, die Bescheid wissen. Gewiss, in dem Unterschied von Nacht und Tag und dem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, sind wahrlich Zeichen für Leute, die gottesfürchtig sind. Innalladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Diejenigen nun, die nicht die Begegnung mit uns erwarten und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und darin Ruhe finden und die gegenüber unseren Zeichen unachtsam sind, deren Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein für das, was sie erworben haben. Ja, das sind diejenigen also, die unachtsam in Rafla gelebt haben, die das Jenseits vergessen haben und das Diesseits alles für sie ist. Alles ihre Bemühungen, ihre Bestrebungen, ihre Wünsche sind alle auf das Diesseits beschränkt. Das Jenseits hat keinen Wert für sie. Ja, der Gläubige soll also das Jenseits begehren, das, was bleibender und besser ist. Er soll nicht im Diesseits verloren gehen und in Unachtsamkeit leben. Und er soll nicht unachtsam sein gegenüber den Zeichen. Welche Zeichen? Die Zeichen, die Allah in seinem Buch offenbart hat und auch die Zeichen, die Allah in seiner Schöpfung, in Himmel und Erden, verbreitet hat, überall verstreut hat, für uns, damit wir sie betrachten und dadurch Allah erkennen. Und derjenige, der also in Unachtsamkeit lebt, der ist genau das Gegenteil von dem, was wir Taqwa nennen. Weil Taqwa ist nämlich das Gottesbewusstsein, ein bewusstes Leben führen und nicht in Unachtsamkeit dahin irren. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens Recht. Ja, oder auch durch ihren Glauben Recht. Unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ja, das heißt also, der Glaube hält auch auf den rechten Weg. Ja, das eine führt zum anderen. Ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, O Allah. Da'wahum fiha, subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, O Allah, und ihr Gruß darin wird sein, Friede, und ihr abschließender Ausruf wird sein, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Ja, die Ahl al-Iman, die Leute des Iman, waren ja im Diesseits auch schon stets immer so gewesen. Ja, wenn sie was kriegen, Alhamdulillah. Wenn etwas nicht so schön ist, sagen sie auch Alhamdulillah ala kulli hal. In allen Umständen danken wir Allah. Wenn etwas Schönes passiert, Alhamdulillah. Wenn etwas bewundert wird, Alhamdulillah. Ja, das heißt, in Diesseits war das auch schon ihr Motto, nachdem sie gelebt haben. Und so werden sie also auch im Jenseits wieder so sprechen, wenn sie letztendlich das erreichen, was Allah ihnen versprochen hat. Wenn Allah den Menschen das Schlechte so beschleunigen würde, wie sie das Gute zu beschleunigen wünschen, wäre ihre Frist für sie bereits bestimmt. Aber wir lassen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, in ihrer Auflehnung umherirren. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er uns auf der Seite liegend, im Sitzen oder Stehen an. Wenn wir ihm aber sein Unheil hinweggenommen haben, geht er vorbei, als hätte er uns nicht wegen eines Unheils, das ihm widerfahren ist, angerufen. So ist den Maßlosen ausgeschmückt, was sie tun. Ja, und wir sollen uns fragen, handeln wir auch so? Wollen wir auch sofort Erleichterung und kriegen Panik, wenn sie uns nicht gegeben wird? Und dann, wenn die Erleichterung kommt, wie reagieren wir dann? Ja, und das heißt also, derjenige, der Maßlose, dessen Übel ihm ausgeschmückt ist, das bedeutet, er ist zufrieden mit dem Übel, das er fabriziert und praktiziert. Ja, er denkt, es ist doch alles in Ordnung. Und er verliert das Auge, das man nötig hat, das Auge, das man mit Licht des Imans, diese Sicht, dass nein, das, was ich tue, ist nicht in Ordnung. Wir haben bereits die Geschlechter vor euch vernichtet, als sie Unrecht taten, als ihre Gesandten mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen und sie nicht glauben mochten. So vergelten wir dem übeltätigen Volk. Hierauf haben wir euch nach ihnen zu Nachfolgern auf der Erde gemacht, um zu schauen, wie ihr handeln würdet. Wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, bringe einen anderen Koran als diesen oder änder ihn ab. Sag, es steht mir nicht zu, ihn von mir selbst aus abzuändern. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Wer spricht hier so? Das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, der das sagen soll. Ja, und was ist dann mit uns, nach jedem, nach dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die in völliger Ruhe leben, dass nein, uns kann ja nichts passieren. Wir sind ja gar nicht mal so schlechte Menschen. Ja, das sind alles Selbsttrug, in dem wir leben, um unsere eigenen Übel nicht erkennen zu müssen. Sag, wenn Allah wollte, würde ich ihn euch nicht verlesen und er würde euch nicht davon Kenntnis geben. Ich habe doch vor dem ein Leben lang unter euch verweilt. Begreift ihr denn nicht? Also benutzt ihr nicht euren Verstand? Ich habe doch fast 40 Jahre, also ungefähr 40 Jahre, unter euch gelebt, ohne jemals eine einzige Aya aus dem Koran zu zitieren. Und das ist doch ein Beweis dann, dass irgendwas muss doch jetzt anders sein. Irgendwas wurde mir gegeben, dass ich nach 40 Jahren angefangen habe, auf einmal euch zum Islam einzuladen, euch die Ayat von Allah vorzulesen. Subhanallah, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sein Leben nach dem Erhalten der Offenbarung hat sich komplett geändert, als wie sein Leben war, bevor er diese Gnade von Allah, den Koran, empfangen hat. Ja, wir müssen uns wirklich alle mal fragen, wie viel Mühe, wie viel Sorgen, wie viel Gedanken haben wir uns schon gemacht, um einen Teil des Korans, um den ganzen Koran, und das Weitergeben stellen wir jetzt mal erstmal beiseite, erstmal das Empfangen. Wie viel Mühe habe ich mir schon gegeben, soll jeder von uns sich fragen, um den Koran wirklich zu verstehen. Und wir meinen jetzt hier nicht ein wirklich tiefes Niveau, wie unsere Gelehrten haben, das ist ja ganz weit weg für uns, sondern ein einfaches Niveau, das uns einfach hilft, im Alltag mit dem Koran zu leben, unser Leben mit dem Koran zu verbringen. Ja, ein Niveau, was eigentlich jeder Muslim mehr oder weniger anstreben sollte, dass er, wenn er den Koran aufmacht, dann wenigstens ungefähr weiß, was darin steht. Ja, und das ist wirklich etwas ganz Wichtiges, der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Befehl, den Koran zu verkünden, hat er nicht mehr davon abgelassen, den Koran zu verkünden, weiterzugeben, Feindschaften auszuhalten und trotzdem weitergegeben und weiterverkündet. Und wie gehen wir mit der Tatsache um, dass er uns einfach gegeben wurde? Wir haben ihn schon, ohne die Wertschätzung dafür noch empfinden zu können. Und wie gehen wir mit dieser Gnade um? Sind wir wirklich dankbar? Erkennen wir diese Gnade an? Das ist wie, wenn wir was ganz, ganz Köstliches probieren. Ja, dann, wie verhalten wir uns? Meistens sagen wir doch dann auch zu unseren Freundinnen oder Verwandten, das ist so schmackhaft gewesen, ihr müsst das auch probieren. Ja, weil man will mit denen, die man mag, vor allem, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hatte ein so großes Herz, dass er für die gesamte Menschheit das Gute wollte. Ja, man möchte das, was man selber als gut und als köstlich und als süß empfunden hat, möchte man auch mit anderen teilen. Ja, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat nicht geruht. Das, was er als und was Allah uns allen als Barmherzigkeit gegeben hat, als Genuss, als Süße des Lebens gegeben hat, dass wir das auch mit anderen teilen. Das, was vor dem Teilen aber kommen muss, und das ist wichtig, dass wir das selber erstmal erwerben, dass wir es wirklich haben, verstehen, umsetzen können und auch wissen, wie man etwas teilt. Ja, weil das ist auch eine Art, eine Fähigkeit, die erworben werden muss. Wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Gewiss, den Übeltätern wird es nicht wohlergehen. Sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah, also die Götzen, die wir anbeten, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sag, wollt ihr denn Allah kundtun, was er nicht kennt, weder in den Himmel noch auf der Erde? Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Die Menschen waren nur eine einzige Gemeinschaft, dann wurden sie uneinig. Wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gäbe, so wäre zwischen ihnen wahrlich entschieden worden über das, worüber sie uneinig sind. Und sie sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde. Sag, das Verborgene ist nur Allahs. So wartet ab, ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. Ja, also, die wollten ein Wunder von Allah haben, und zwar ihren Wunsch gemäß, obwohl der Koran in sich ja schon ein Wunder ist und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auch andere Wunder gegeben wurden, das größte davon der Koran selbst. Ja, und wer aber nicht glauben will und seine Augen verschließt, der sieht dann auch die grelle Sonne im Tageslicht, am Himmel nicht, und weil er selber seine Augen verschließt. Deswegen wartet ihr ab. Wie lange wollt ihr Allah auf diese Art und Weise verleugnen und betrügen? Und auch wir sind mit euch von den Abwartenden. Ja, das heißt also auch, manche Dinge werden wir im Diesseits nicht klären. Damit muss man auch zurechtkommen. Damit ist der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, so umgegangen, und wir werden dementsprechend noch mehr damit umgehen müssen. Manche Dinge werden wir im Diesseits nicht klären und manche Dinge werden sich erst im Jenseits klären. Wenn wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen nach Leid, das ihnen widerfuhr, schmieden sie gleich Ränke gegen unsere Zeichen. Sag, Allah schmiedet noch schneller Ränke. Gewiss, unsere Gesandten schreiben auf, was ihr an Ränken schmiedet.